am neuen Ort. Schön gelandet, gut gestrandet, gut gefunden. In der neuen Heimat dort, wo Musik läuft, der Tisch, der tanzt von einem Wort. Etwas von Kassette für die Seele, etwas Altes, etwas Schönes. Durch den langen Gang läufst du entlang, suchend hin und her und hin. Und im Küchenloch sitz ich immer noch, nimm dir was du willst. Darum bin ich da, doch so weit kam's noch nicht. Krieg ein bisschen durch die Tür zu zu Haus, ich kenn dich kaum. Es fängt immer alles an wie in einem Lied oder einem Traum. Es fängt an, es fängt an, es fängt an zu lang zu dauern. Du erzählst von deiner Stadt, viele neue und was man hier so hat. Du bist ziemlich zufrieden, nicht mehr so unentschieden und jetzt auch wieder zu kriegen. Darum bin ich da und mir schien das auch klar. Die Idee gefiel mir anfangs wunderbar. Nach zwei, drei Stunden dann, du stellst mich vor als deinen Lieblingsmann, ich am Tisch eingenickt. Deine neuen Freunde, die Cocktailbande, redet die ganze Zeit nur über Politik. Mitten in der Nacht pack ich dann mein Zeug und verlass die Stadt, hat mich kaum gefreut. Du wohnst so weit weg von zu Hause, ich kenn dich kaum. Es fängt immer alles an wie in einem Lied oder einem Traum. Es fängt an, es fängt an, es fängt an zu lang zu.